Es ist schwer vermittelbar. Immer wieder wird scheibchenweise der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ausgeweitet. Erst waren es nur Truppen in der Hauptstadt Kabul, dann wurde das Einsatzgebiet in den Norden unter engen Bedingungen auch in den Süden erweitert, dann kamen die Tornado-Flugzeuge hinzu und nun die fliegende Radarstation AWACS. Es wäre besser und auch für den Bürger, der das alles ja verstehen muss, einfacher und übersichtlicher gewesen, die Regierung hätte das alles in ein Mandat geschrieben, der Verdacht der Salamitaktik wäre gar nicht erst aufgekommen. Aber eines muss auch klar gesagt werden, eine Verschärfung des Einsatzes ist dieses nicht. AWACS ist ein Radarflugzeug, das als Überwachungs- und Leitsystem eher koordinierende, nicht direkt kämpfende Funktionen hat. Und genau so wird der Einsatz auch begründet. Der Luftraum über Afghanistan soll kontrolliert werden, eine fliegende Bodenstation also, weil es in Afghanistan keine bodengestützte Flugkontrolle gibt. Es stimmt, über Afghanistan hat der Flugverkehr zugenommen. Das trifft auf den zivilen Flugverkehr sicher zu, der mit der langsam ansteigenden Wirtschaftsentwicklung des Landes am Hindukusch naturgemäß zunehmen muss. Die meisten Flugzeuge am afghanischen Himmel sind wohl doch Flugzeuge, die militärische Aufgaben haben. Und dann wird die Koordination dieses Flugverkehrs doch auch zu einer militärischen Aktion. Aber auch hier gilt, wer diesen Einsatz nun zu Ende führen will, der muss ihn auch so anlegen, dass er möglichst erfolgreich geführt werden kann. Dazu gehört Aufklärung aus der Luft, dazu gehört Luftunterstützung bei den auch im Norden immer häufiger werdenden Gefechten und dies muss koordiniert und geleitet werden. Also, AWACS kommt nicht nur wegen ziviler Notwendigkeiten, sondern auch wegen militärischer Erfordernisse und das ist auch sinnvoll. Die Bundesregierung sollte die Gelegenheit der jetzt anstehenden Bundestagsentscheidung jedoch nutzen, um die Begründung für den Einsatz nochmals klar und deutlich zu unterstreichen. Heute blieb das zu sehr im Bekannten. Es muss schon bedenklich stimmen, wenn die Grundwehrdienstleistenden gestern beim wehrpflichtigen Parlament des Bundeswehrverbandes diese Gründe für den Einsatz gar nicht kannten. Hier gibt's also Nachholbedarf. Und diese Begründung ist umso notwendiger, wenn der Bericht des Wehrbeauftragten Robbe zutrifft, dass die Soldaten im Einsatz immer mehr in Gefechte verstrickt werden, immer mehr gezwungen werden, auch mit der Waffe auf Angriffe zu reagieren. In solchen Zeiten ist Klarheit in der Begründung umso wichtiger. Und da ist das dauernde Nachliefern von neuen Aufgaben und Missionen auch nicht hilfreich. Da hatte man im vergangenen Herbst die Dauer des Einsatzes so befristet, dass sie über die Bundestagswahl hinausreichte. Was wäre denn, wenn man nun schon vor der Sommerpause das Mandat insgesamt mit allen Elementen jetzt schon verlängerte? Das wäre dann klarer und verständlicher.